Auch in Kanaan haben die Hebräer für ihre Zwecke Menschen geopfert, und zwar im Tempel, weshalb Jesus denselben eine Mördergrube nannte. Mit Vorliebe opferten sie arische Kinder, Kinder von Griechen, Goten und Angelsachsen, oft unter tagelangen Martern, weil nur das Blut der gemarterten Menschen nach hebräischer Auffassung Wert besitzt. Zahlreiche Gerichtsurteile beweisen auch, dass die fürchterlichen Menschenmorde des Judentums bis in die Gegenwart hineindauern. Das alljährliche Verschwinden zahlreicher deutscher, blonder, blauäugiger Kinder, Jungfrauen und Jünglinge, also des besten arischen Nachwuchses, ist zweifellos auf jenen grausigen jüdisch-atlantischen Brauch des Menschenopfers zurückzuführen. 1921 sind allein durch die Presse 250 echt deutsche Kinder als vermisst gemeldet worden. Die wirkliche Zahl dürfte gut das Drei- und Vierfache betragen. Man sollte behördlich die Schieber- und Schächterkreise, welche unschuldige deutsche Mädchen in Bordelle bringen und alljährlich Hunderte von deutschblütigen Kindern unter grauenvollen Martern kalten Herzens abschlachten, kennen. Oder sind jene Verbrecher in ihrer großen materiellen und suggestiven Macht unangreifbar? In Wongrowitz, Posen, hat jüngst der Jude Josef Engel an seinem 21-jährigen Dienstmädchen Katharina Wenzel nach vorheriger Betäubung derselben einen Blutmord versucht und dem Mädchen Blut abgezapft. Die arme Jungfrau starb, der Verbrecher wurde gegen Erlag von 1 Million Mark Sicherheit freigelassen. Siehe Leuchtturm 1922, Nummer 12. Für die Erlangung der Mörder des jüdischen Ministers Rathenau setzte die Reichsregierung einen Preis von 2 Millionen Mark aus. Zu ihrer Verfolgung bot sie ein ganzes Regiment von Kriminalbeamten und Spürhunden auf. Was hat sie bisher getan zur Erlangung der Mörder der vielen Tausende angeblicher Verschwundener und zweifellos der indianisch-jüdischen Mordgier zum Opfer gefallener deutscher Kinder? Sind unsere Kinder vogelfrei? Gibt es hier keine Millionenpreise zur Entdeckung der Massenmörder? Ein Vergleich führt zu folgenden wissenschaftlichen, religionsgeschichtlichen Feststellungen. Bei den mittelamerikanischen Indianern und bei den Hebräern finden sich zahlreiche Sitten und Gebräuche aus der bluttriefenden, grausigen, heidnischen, in allen atlantischen Kolonien verbreiteten Religion des atlantischen Papismus. Beide üben den Ritus der Beschneidung, wobei Menschenblut zur Heilung verwendet wird. Bei beiden finden sich grausige Menschenopfer. Mit Vorliebe werden Kinder geopfert. Menschenblut wird genossen zum Zwecke der Entsühnung, Entsündigung und Heilung. Bei beiden werden Volks- und Familienangehörige mit dem Blut der gemordeten Menschen bestrichen oder mit ihm die Pfosten des Tempeleinganges und die Altäre besprengt. Bei beiden wird den unschuldigen, beklagenswerten menschlichen Opfern das Blut unter grausamen Martern abgezapft und in Brot verbacken. Bei beiden muss das Opferlamm ohne Fehl sein und der höheren Rasse entstammen. Vom Opferlamm wurde auch gegessen. Verschiedene dieser gräulichen Sitten finden sich auch bei etlichen Negerstämmen vormaliger atlantischer Kolonien Westafrikas, insbesondere auch die zuletzt erwähnte Sitte. Ist noch ein Zweifel darüber möglich, dass die hebräische Religion eine geschichtliche Fortsetzung des bluttriefenden atlantischen Papismus ist? Darf sie noch weiterhin den Schutz des § 166 des Deutschen Reichsstrafgesetzbuches genießen und kann sie nach diesen wissenschaftlichen Feststellungen noch länger die Grundlage des Christentums in Deutschland bilden? Was sagen die deutschen Geistlichen dazu? Sie dürfen nicht schweigen, sonst werden die Steine reden. Sie müssen das Judentum aus der Kirche restlos ausscheiden. Der krasse Aberglaube, man könne durch den Genuss des Blutes eines geopferten Menschen beziehungsweise durch den Opfertod eines hochstehenden Menschen, eines Königs oder Gottes, sich entsühnen, findet sich in allen nachatlantischen Religionen, auch im Mithras-Kultus, aus dem die römische Kirche entstand und führte zum kirchlichen Dogma vom Sühneopfer Christi und von der Notwendigkeit des Genusses seines Leibes und Blutes zur Vergebung der Sünden. uralte atlantisch-indianisch-hebräische Anschauungen in unserer angeblich sittlich hochstehenden Gegenwart. Zu einer Nichtswürdigkeit gestaltete sich der Moloch- und Melkart-Dienst in Phönizien und Karthago. In die Arme eines durch Feuer glühend gemachten Götterbildes wurden die begabtesten Kinder aus den besten Familien gelegt und zur Ehre Gottes lebendig gebraten. Auf diese Weise wollte die verbrecherische Priesterzunft, wie später das römische Papsttum durch die grauenhafte Inquisition, die Reste der arischen Bevölkerung ausrotten, damit ihr Betrugssystem nicht aufgedeckt wurde. Demselben Zwecke diente der greuliche Dienst der Myliter und Astarte. Er führte zu einer grenzenlosen Unsittlichkeit und Vertierung durch Rassenmischung und damit zur gewünschten Willenlosigkeit gegenüber priesterlicher Herrschsucht. Die zunehmende Macht der Priester ließ ihre Einnahmen immer höher schwellen. Sie äußerte sich in prunkvollen Tempelbauten, wie in der katholischen Kirche, in Ausstattung und Überladung derselben mit Gold und Silber, in verschwenderischem Gebrauch vom Weihrauch, in sinnfälligen Prozessionen. Bei Götterprozessionen in Babylon wird die Bildsäule Thors getragen, vergleiche Psalm 68, 25 bis 27. Weiter in Wallfahrten, in goldstrotzenden, kostbaren Priestergewändern, die in der ganzen atlantischen Kulturwelt übereinstimmen, siehe Hesekiel 44. In einer besonderen Haartracht, der Tonsur, siehe Hesekiel 44, 20. Dass in den mittelamerikanischen Priesterstaaten und in den Ländern der atlantischen Kulturwelt die dreistufige Tiara, eine Abbildung der heiligen dreistufigen Götterberge und des poseidonischen Dreizacks, das Haupt der Priester schmückte, beweist die Existenz des alten atlantischen Priesterstaates und den Zusammenhang der alten Kulturwelt. Mit der zunehmenden Verbastardierung und Verköterung und der damit verbundenen Verblödung der Menschen konnte es der atlantische Oberpriester schon wagen, einen weiteren Ausbau des Priesterstaates nach vorwärts zu tun. Er setzte sich auf den Stuhl Allvaters, nannte sich selbst Vater, Papas oder Papst und ließ sich als Stellvertreter Gottes oder wohl gar als Gott selbst göttlich verehren. Siehe Offenbarung Johannes 13, 14 und 19, 4 bis 17. Vor ihm beugte sich das ganze Volk wie vor Moses in tiefster Unterwürfigkeit. Die weltliche und geistliche Macht vereinigte sich in seiner Hand. Der Name Papas oder Papst für den obersten Priester erhielt sich in den heidnischen mexikanischen Kulturstaaten bis zur Eroberung von Mexiko und Peru, etwa 1500 nach Christus. Und es braucht uns nicht wunderlich erscheinen, dass die Jesuiten zu ihrem größten Erstaunen Einrichtungen der katholischen Kirche in den heidnischen Tempeln dort vorfanden, wie Weihrauch, Weihwasser, Weihwedel, Kreuz, Taufe, Ablass, Beichte, Fasten, Kasteiungen, heiliges Mahl und so weiter.